Die Zwischenfälle begannen mit der Bestattung meines gefallenen Dieners Kurt Neubauer. Ich hatte hierzu den Soller Friedhof bestimmt, der in der Nähe meiner Wohnung lag. Ich hatte nicht daran gedacht, dass Sollen nicht zum Weichbilde Münchens gehört. Nun sollte ich verhindert werden, an der Bestattung teilzunehmen. Es war ein heftiger Kampf, den ich zu führen hatte. Ich hatte der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, ich würde mich in Schutzhaft nehmen lassen, wenn ich nicht diese Erlaubnis bekäme. Ich hätte auch ohne sie an der Beerdigung teilgenommen, wenn ich nicht damit tatsächlich gegen mein Ehrenwort verstoßen hätte. Die Erlaubnis kam nicht. So ging ich dann am 12. abends in den Justizpalast, um mich zur Inschutzhaftnahme zu stellen. Man war sehr erstaunt. Ich konnte nur sagen, wenn ich als preußischer General Ihnen sagte, ich komme, so komme ich. Am 13. konnte ich nun an der Beerdigung von Kurt Neubauer teilnehmen. Ich sprach auch einige Worte. Kurt Neubauer war ein ganzer Mann, so wie die völkische Bewegung Männer hervorbringen müsste. Gottgläubig, wahrhaftig, fleißig, wehrhaft, tapfer, treu, beseelt von glühender Liebe zum Vaterland. Erschüttert stehen wir am Grabe dieses jungen deutschen Heldenlebens. Kurt Neubauer hat mir die Treue gehalten, ich werde sie ihm halten und kämpfen für die völkische Freiheitsbewegung, für die er sein Leben hingegeben hat, solange ich lebe. Später errichtete ich ein würdiges Denkmal an dem Grabe mit der Aufschrift: Im Kampf um den Ausbau eines völkischen Deutschlands fiel am 9. November 1923 an der Feldherrnhalle an meiner Seite mein treuer, tapferer Diener Kurt Neubauer, Ritter mehrerer Kriegsorden, ein deutscher Mann, Ehre seinem Andenken, Ludendorff. Der zweite Fall sollte sich sehr bald, nach wenigen Tagen, ereignen. Sämtliche Gegner der völkischen Bewegung verbreiteten über den 8. und 9. November und unser völkisches Handeln hanebüchende Lügen und Entstellungen. Besonders zeichnete sich dabei ein Regierungsrat aus der unmittelbaren Umgebung des Generalstaatskommissars aus. Ich war nicht gewillt, unsere reinen Ziele verunstaltet zu sehen und sprach mich in einem Interview klar und deutlich über unsere Beweggründe aus. Das war natürlich dem Generalstaatskommissar sehr unangenehm. Er nannte jene Ausführungen in einem Briefe an mich vom 24.11.1923 unerträgliche Angriffe gegen ihn, den Generalstaatskommissar. Er schrieb mir dabei auch, dass ich in Anerkennung der unsterblichen Feldherrnverdienste so rücksichtsvoll behandelt würde und ersuchte mich, mich jeder unmittelbar oder mittelbar für die Öffentlichkeit bestimmten Äußerung über diese Vorgänge zu enthalten. Ich war nicht gewillt, mir dieses bieten und mir vor allem einen versteckten Vorwurf gefallen zu lassen, ich habe mein Ehrenwort nicht gehalten. Ich wandte mich deshalb sofort an die Staatsanwaltschaft. Es entspann sich nun ein Schriftwechsel, der für die damaligen Zustände geschichtlich lehrreich ist. Ich füge Ihnen in einer besonderen Anlage 3 bei. Die ganze Angelegenheit muss sich dann wohl, trotz starker Worte des Generalstaatskommissars, wie man so sagt, im Sande verlaufen haben. Denn schon am 7.12. richtete ich einen politischen Brief an Herrn Holz vom Frederikus, der sich seit einiger Zeit in München aufhielt, sich auf seine Art betätigte und in diesem Frederikus vieles zum Besten gab, was zahlreiche Deutsche als von deutschem Freiheitswillen getragen annahmen, der aber alles andere war als das. Ich schrieb Herrn Holz: Ich freue mich, dass Sie in Ihrer Nummer 49 feststellen, ich sei eine umstrittene Person. Das geht heutzutage und wohl auch früher den Menschen so, die ihre eigene Überzeugung als Richtschnur ihres Handelns nehmen und Kompromisse in den Kampf der christlich-germanischen Weltanschauung, diese hielt ich damals immer noch für möglich, gegen die drei Internationalen ablehnen, weil es da eben Kompromisse für mich nicht gibt. Ebenso wenig wie damals, als ich 1912, 1913 die allgemeine Wehrpflicht durchgeführt sehen wollte oder im Weltkriege, als ich den Dienst am Vaterlande als höchstes Gesetz für jeden Deutschen hinstellte. Wenn Sie die Hitlerbewegung, zu deren Führer Sie mich machen, diese Bedeutung zusprechen, und ich nehme an, dass Sie es bei Kenntnis meiner Person tun, so bin ich auch darüber erfreut und danke Ihnen für dieses Werturteil. Wenn Sie aber glauben, der Hitlerbewegung weniger Gehalt geben zu sollen, so fürchte ich, dass Sie wegen der Schale nicht den tief ernsten sittlichen Kern der Hitlerbewegung, das heißt der völkischen Bewegung, sehen. Für Hitler, von Graefe und für mich und für alle anderen Führer in der deutschen Freiheitsbewegung geht es um Weltanschauung, Rasse, Volkstum, Volk und Vaterland als ein Großdeutschland und schließlich heute mehr als je um den deutschen Menschen der Treue, der Wahrheit, der Ehre und Mannhaftigkeit und um die Wehrhaftmachung des Volkes im Dienste dieser Idee und nicht um Landknechtstum. Dass hierzu als erstes die Errettung des Volkes aus Hunger und Elend gehört, ist der völkischen Bewegung nur zu sehr bewusst. Ich bitte Sie, diesen Brief in der nächsten Nummer des Friedericus abzudrucken, damit über mein und meiner Freunde Denken kein Zweifel bei denen besteht, die Sie einigen wollen. Ich musste mich sehr bald auch gegen die ebenfalls aus der Umgebung des Generalstaatskommissars verbreitete böswillige Lüge wehren. Ich hätte mich am 9.11. zwischen Residenz und Feldherrenhalle im Straßenschmutz herumgesielt. Ich habe den Tatbestand geschildert, dass meine völkischen Freunde bei dem überraschenden heimtückischen Feuerüberfall als alte Frontsoldaten sich hinwarfen, sofern sie nicht getötet, verwundet oder niedergerissen wurden. Ich habe nie in meinem Handeln etwas Besonderes, sondern nur etwas für mich ganz Natürliches gesehen. Hätte ich mich ebenfalls hingeworfen, so wäre selbst auch das an und für sich natürlich gewesen. Aber ich hatte es nun einmal nicht getan. Mich jetzt gehässig verhöhnen und die völkische Bewegung dadurch schädigen zu lassen, dazu hatte ich keine Lust. Also auch hiergegen trat ich auf. Aber diese Lüge war schwer aus der Welt zu schaffen. Sie wurde wiederholt. Ich klagte auch einmal, dann verschwand sie. Leider wurde später von völkischer Seite auch Wahrheitswidriges verbreitet. Zum Beispiel, das Feuer wäre erst eröffnet, als ich die Feuerlinie durchschritten hätte. Oder es wäre absichtlich nicht auf mich geschossen worden und dergleichen mehr. Auch sei ich mit stierem Blick durch die Feuerlinie gegangen, ob schon niemand meinen Blick hat sehen können und so weiter und so weiter. Auch in Schulbüchern hatte solche Darstellung Eingang gefunden. Gegen diese Einstellungen wehre ich mich ebenfalls. Gern erkenne ich hier an, dass der Begleiter Adolf Hitlers, Ulrich Graf, stets für die Wahrheit eingetreten ist und ihr auch in der Presse Ausdruck gegeben hat.